Deutschlandfunk. Gesichter Europas. Egyesi Péter urat Magyarország miniszterelnökét Ungarische Europäer, Ungarn diesseits und jenseits der Grenze, verehrte Freunde, wir sind Zeugen eines großartigen Moments. Ungarn kehrt zurück nach Europa. Ungarn kehrt zurück zu den Werten, die seit 1000 Jahren seine eigenen waren. Ein großartiger Moment, ein erhabenes Gefühl. Ungarn im Jahr 2004. Ministerpräsident Peter Medjeschi feiert die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. Im Jahr 2018 setzt sein Nachfolger Viktor Orbán auf Nation statt auf Union. Brüssel schützt Europa nicht. Es will die Einwanderung nicht stoppen, sondern unterstützen und organisieren. Die europäische Bevölkerung verwässern und austauschen. Unsere Kultur und unseren Lebenswandel hinschmeißen. Und all das, was uns Europäer vom Rest der Welt trennt und unterscheidet. Keine 15 Jahre liegen zwischen diesen beiden Momenten. Fortschritt durch Kompromiss lautete die ungarische Losung als Neumitglied. Doch diese Kompromissbereitschaft hat sich abgenutzt, auch in Brüssel. Sie haben ihre demokratischen Prinzipien über Bord geworfen. Und die Liste ist derzeit ziemlich lang. Sie schikanieren Nichtregierungsorganisationen, verjagen kritische Medien, bauen Mauern. Sie wollten die Todesstrafe wieder einführen und eine Universität schließen. Ich frage Sie, wie weit werden Sie gehen? Was kommt als nächstes? Vertrauensbruch. Das schwierige Verhältnis zwischen Budapest und Brüssel. Gesichter Europas mit Reportagen von Stefan Oswald. Am Mikrofon ist Anne Reit. Ez a jó arc, az a faszfej, az a magyar, az a néger, ez az ország, az a gyarmat, ezek itt meg, mit akarnak? Ez a hős, az a gyilkos, ez a tiszta, az a narkós, ti a rosszak, mi a jók, ti a rosszak, mi a jók, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak. Mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jó, ti a rosszak, mi a jó. Ez az Isten, az a végzet, ez csókod, azt öld meg. Ez a komoly, az a játék, az a kérdés, van a szándék. Van ember, aki tudja, ki a szép, ki a csúnya, ki a jobb, ki a rosszabb, van ember. Aki érzi, aki látja, aki tudja, aki vágja, ki a rosszabb, ki a jobb, ti a rosszak, mi a jó, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jó, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jók vagyunk, ti a rosszak, mi a jó, ti a rosszak, mi a jó. Sommer 1989. Mit Bolzenschneidern durchtrennen die Außenminister von Österreich und Ungarn den Stacheldrahtzaun, der ihre Länder bis dahin voneinander getrennt hat. Diese ersten Schnitte sollten der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs sein. Auch Viktor Orbán war damals schon politisch aktiv, als Chef des Bundes Junger Demokraten, der späteren Fidesz. Die neu gegründete Junge Partei erhielt bei den darauffolgenden Wahlen 9% der Stimmen. Ihre Zukunft sah sie im Westen. Nun steht Viktor Orbán wieder vor Wahlen. Doch der Ministerpräsident, seine Partei und das Land haben sich verändert, seit er 2010 an die Regierung gekommen ist. Auch das Verhältnis zur Europäischen Union ist merklich abgekühlt. Nicht erst seit Ungarn seine Grenzen wieder durch einen Zaun schützen lässt. Doch das, was in Brüssel für Irritationen und Widerspruch sorgt, kommt in der Heimat gut an. Eine Spurensuche an beiden Orten. Eine kleine Pizzabude im U-Bahnhof bietet Bruschetta-Pfeil und fettige Pizzadreiecke, die Metrostation am Kossuthplatz liegt schräg gegenüber vom Parlament. Hier fährt auch die Straßenbahn vorbei. Kleine Cafés säumen den Platz. Es ist Rush Hour. Die Budapester kommen von der Arbeit. Ein unterirdisches Museum erinnert an den Volksaufstand vom Herbst 1956. Am Landwirtschaftsministerium mahnen die Maschinengewehrgarben im Mauerwerk an die Toten vor dem Parlament, als sowjetische Soldaten in die Menge schossen. Die ungarische Geschichte ist voller ausländischer Mächte, die einmal das Sagen hatten. Türken, Deutsche, Russen. Auf dieser Klaviatur spielt Regierungschef Viktor Orban. Eine Straßenbahn fährt vorbei, spuckt Angestellte und Passanten aus. Auch aus dem Parlamentsgebäude strömen die Beschäftigten im Anzug und Businesskleid. Keine Zeit signalisieren sie. Um eine Straßenecke schlendert Imre Kovács mit seiner Frau, ein typisches ungarisches Rentnerpaar. Sie stapft gleich weiter, winkt ab, keine Lust auf ein Interview. Er bleibt stehen. Gegen die Kälte trägt er eine Mütze mit Ohrenwärmern. Sein Gesicht ähnelt dem Dorfältesten der Asterix-Comics. Weißer Schnurrbart, verschmitzter Blick, markante Nase. 85 Jahre alt ist er, ein waschechter Budapester, hier geboren. Und er mag Orban. Ich sage Ihnen, warum ich ihn mag. Das war zu Wendezeiten, als er hier, also im Stadtwald, bei der Umbettung von Imre Neuch als einziger Klartext geredet hat, als einziger den Mut hatte zu sagen, so, jetzt geht nach Hause. So fing es an. Ich meinte, ich bin Ruski. 1989 wurden die sterblichen Überreste der Anführer des Aufstandes gegen die Sowjets und die hauseigenen Moskau-Treuen von 1956 feierlich umgebettet. Vor Hunderttausenden forderte der junge Studentenführer Orban damals, die Sowjets müssten Ungarn verlassen. Da bin ich dann bei Fidesz hängen geblieben. Klar, da gibt es auch Strauchdiebe. Aber es gibt keine Regierung, die nicht trickst, jedenfalls hier in Ungarn. Die Russen sind schon lange weg. Ungarn ist Teil der EU. Orban regiert schon zum dritten Mal und gibt seit seiner Wiederwahl vor 8 Jahren den Freiheitskämpfer gegen Brüssel. Auch in der Hinsicht mag ich ihn. Er will keine Migranten aufnehmen. Das zählt viel. Wenigstens kann man hier in Sicherheit leben. Brüssel hat auch nicht in allem Recht. Sie zwingen uns auch zu Dingen, die wir nicht wollen. Aber da wir nun mal in der Union drin sind, müssen wir sie akzeptieren. Wie jetzt die Migranten. Dabei haben die Deutschen sie hergeholt. Dann sollen sie sie auch von hier mitnehmen. Ich habe diese Angela Merkel immer sehr geschätzt. Aber die Migranten herzuholen, war eine Riesendummheit. Anderen Ländern gefällt ja auch manches aus Brüssel nicht. Ich drücke Orban die Daumen. In ganz Ungarn wurden laut offizieller Statistik bis Ende 2017 keine 3000 Flüchtlinge anerkannt. Ob er überhaupt schon mal welche gesehen hat, will ich von dem treuen Fidesz-Wähler wissen. Klar, sagt er und erinnert sich an den Sommer 2015. Als es noch keinen Zaun und gar nichts gab, da waren die doch hier überall, haben auf den Plätzen und überall herumgelungert. Den Zaun, den Orban bauen ließ und für den er von der EU Geld will, zum Schutz der gemeinsamen Außengrenzen. Imre Kovács ist ein treuer, aber kein fanatischer Orban-Wähler. Auch die gibt es. Er wägt ab. Orban habe Gutes gebracht und nicht so Gutes, meint der Rentner. Die Vorgängerregierung, nennen wir sie mal beim Namen, sagt er, die des Sozialisten Gyurcsány, die sei eigentlich nur so eine Art geschäftsführende Regierung gewesen. Die habe nichts getan. Orban dagegen, der tue wenigstens etwas. Jedes Jahr wird meine Rente etwas erhöht. Nicht viel, aber immerhin. Früher war Imre Kovács Lkw-Fahrer, erzählt er. Heute lebt er von etwa 450 Euro Rente. Damit komme er klar, er lebe bescheiden. Dass jeder, der hart arbeitet, wenigstens genauso viel zum Leben hat, wünsche er seinen Altersgenossen, sagt er. Viele hätten kaum die Hälfte davon. Aber ein bisschen seien sie auch selbst schuld. Die, die weniger gearbeitet hätten, hätten heute eben auch weniger im Portemonnaie. Früher haben sie nicht an die Zukunft gedacht, haben nur halbtags gearbeitet, meint der Rentner. Und die Korruption? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja, die gibt es. Oder sagen wir, es gibt welche, die sehr korrupt sind. Aber die gibt es in jeder Regierung. Da gibt es dann die Freunde und so. Darüber wundern wir uns hier schon nicht mehr. Das stört schon. Aber was soll ich denn tun? Es gibt keinen, der sauber ist. Auch die Orbán-Familie hängt damit drin. Und zwar anständig. Auch die machen sich die Hände schmutzig. Aber ich kann nur eins entscheiden, nämlich wem ich meine Stimme gebe. A bevándorlás miatt Európa felett sötét felhők gyülekeznek, állítják az írástudók. Wegen der Einwanderung ziehen über Europa dunkle Wolken auf. Wenn das so weitergeht, dann wird es in den europäischen Großstädten eine muslimische Mehrheit geben. Unsere Kultur, unsere Identität, unsere Nation, wie wir sie heute kennen, werden aufhören zu existieren. Unsere schlimmsten Albträume werden wahr werden. Der Westen wird aufhören zu existieren und Europa wird es nicht merken. Das bedeutet, dass die islamische Zivilisation, die ihre Verbreitung in Europa immer als Berufung angesehen hat, in Zukunft auch von Westen aus an die Türen Mitteleuropas klopfen wird. Diese Gefahr kommt von Politikern in Brüssel, Berlin und Paris. Sie wollen, dass auch wir ihre Politik übernehmen, dass auch wir Migranten aufnehmen, dass auch wir Länder mit gemischter Bevölkerung werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bei seiner Rede zur Lage der Nation am 18. Februar 2018 in Budapest. Die kleine Lok ist knallrot, ein Waggon reicht für die wenigen Fahrgäste. Puskás Akademie steht auf dem Stationsschild auf dunkelblauem Grund. Die Fußballakademie ist nach dem legendären Fußballspieler Ferenc Puskás benannt. Er gehörte der goldenen Elf der 1950er Jahre an. Bis heute sind die Ungarn stolz auf das frühere Nationalteam. Auch Viktor Orbán ist ein glühender Fußballfan. Er will aus Ungarn wieder eine Fußballnation machen. Das Stadion von Feldschut hat er sich buchstäblich in den Vorgarten bauen lassen. Also es ist ein sehr kleines Dorf, hier gibt es keine große Attraktion. Die Attraktion ist dieses Stadion, was ich gesehen habe. Erzählt Ákos Horthasi, ein Oppositionspolitiker der grünliberalen LMP. 3500 Zuschauer passen in das Rund mit den Holzgiebeln im Nationalstil des Architekten Imre Makovec. Doppelt so viele, wie der Ort 40 Kilometer westlich von Budapest Einwohner hat. Der Ministerpräsident hat ein Hobby, das ist der Fußball. Und in diesem kleinen Dorf hat er einen riesengroßen Stadion gebaut. Das ist von ungarischem Geld, von Steuern eigentlich. Und dazu meinte er, das würde schön aussehen, wenn hier wieder die Bahn fahren würde. Also das ist ein Bahn für die Nostalgie von dem Ministerpräsident. Ákos Horthasi ist aus Budapest gekommen. Der junge grünen Politiker mit dem graumelierten Schnurrbart hat auf einer der Holzbänke im einzigen Waggon Platz genommen. Über ihm die messingfarbenen Gepäckablagen. Die Geschichte ist so, dass auf dieser Strecke gab es vor 20 oder 30 Jahren gab es eine echte Bahn. Es war benutzt, aber es hat sehr wenige Fahrgäste gehabt und deswegen wurde es geschlossen. Und der Ministerpräsident hat gesagt, ich erinnere mich daran, dass hinter unserem Dorf gab es noch eine Bahnstrecke und es war so schön, dass dort manchmal die Bahn gekommen ist. Ich muss hier eine neue Bahn bauen. Und er hat das Idee gehabt, dass wir das Geld dazu von der EU bekommen werden. Und so konnten sie eine 8 Kilometer Strecke ausbauen. Die Bahn verkehrt zwischen der Puskás-Akademie und dem örtlichen Arboretum, einem kleinen Park. Das Gleisbett ist nagelneu. Die Bahnsteige sind mit Verbundpflastersteinen in Ziegelrot und Grau ausgelegt. Vorbei geht es im Wesentlichen an Feldern. Der Bürgermeister der kleinen Stadt, Lőrinc Mészáros, ist eigentlich Gasinstallateur. Heute ist er einer der reichsten Männer Ungarns. Orbán und er sind Jugendfreunde. Mészáros besitzt Baufirmen, Zeitungen, eine Fernsehstation und Hotels. Ákos Hatházy hält Feldschut für ein Symbol. Ich meine, das ist ein sehr emblematischer Ort vom Missbrauch der EU-Gelder, weil wir eine Bahnstrecke sehen, was von nichts bis nichts führt. Also das ist ganz eindeutig der Missbrauch vom EU-Gelder. Eine Tafel neben der Bahnstrecke informiert darüber, dass die EU den Bau der Bahn mit umgerechnet etwa 2 Millionen Euro unterstützt hat. Sogenannte Indikatoren. Hier haben wir gemeldet, dass wir hier insgesamt täglich 2.000, 3.000 Fahrgäste haben werden. Die Bahn macht Verlust, das haben ungarische Reporter schwarz auf weiß. Auch an diesem Tag sind es nicht mehr als 5 Fahrgäste. Ákos Hatházy, der Reporter und das Ehepaar Orosz mit ihrem Enkel. Die Großmutter sei froh, dass die Bahn fährt, sagt sie. Die Medienöffentlichkeit stört sie. Ohne Orbán würde kein Journalist herkommen. Vorher gab es hier nichts zum Einweihen. Keiner hat irgendwas gemacht. Egal welche Regierung. Der Enkel drückt sich auf dem Sitz herum, während seine Großmutter betont, es gebe ja in Ungarn viele solcher Nostalgie-Schmalspurbahnen. Und sie sei froh, dass es eine so nah an ihrem Wohnort gebe. Als Kind und noch als Jugendliche bin ich viel mit solchen Bahnen gefahren. Für mich ist das Nostalgie. Es erinnert mich an meine Kindheit. 2 Millionen EU-Gelder für ein paar Kindheitserinnerungen. Ihr Mann Imre, auch er ist Rentner, gibt sich trotzig. Ich mag es nicht, wenn man mir ins Portemonnaie schaut. Und das mag ich auch bei anderen nicht. Als wir das Geld bekommen haben, wurde das hier gebaut. Seitdem läuft sie. Nonstop. Warum? Weil Viktor Orbán, der Ministerpräsident, hier geboren ist. Am Bau des Stadions und der Schmalspurbahn war der Bürgermeister beteiligt. Im Stadion von Feldschut treffen sich die Fidesz-nahen Oligarchen zum Tête-à-Tête mit Viktor Orbán. In den letzten 8 Jahren hat Ungarn 30 Milliarden Euro aus EU-Töpfen erhalten. Das hat auch viele Fidesz-Freunde reich gemacht. Den Feldschuter Bürgermeister, aber auch die Familie Orbán selbst. Die Firmen des Vaters, der Brüder und des Schwiegersohnes werden großzügig mit Staatsaufträgen bedacht, ergaben Recherchen ungarischer Investigativjournalisten. Meist ist europäisches Geld im Spiel. Als EU aufgebaut wurde, hat man nicht daran gedacht, dass in einem Land die Macht von einem Ministerpräsident so groß wird. Und ich sage, dass dieses politische System ist sehr, sehr infektiös. Und dieses politische System ist von diesen EU-Subventionen bezahlt. Zum Beispiel, was wir hier sehen, ein Spielzeug für Ministerpräsidenten. Gyorsan lefered, megpróbáltam nem nézni hátra. selten lässt der Baron seinen Blick auf Fränzchen Pillingers großem, struppigen Kopf ruhen. Ab und zu packt er eines der unbotmäßigen Haarbüschel und reißt es dem Knaben aus. Dann winkt er einen Diener zu sich, gibt ihm einen Tritt und lässt ihn mit einer gnädigen Handbewegung wieder an seine Arbeit gehen. Es arbeiten die Glasbläser, die Weber, die Fassbinder. Es arbeiten die Glasbläser, die Weber, die Fassbinder und die Gerber, die Sämänner und die Hirtenjungen. Der Baron steht daneben und sieht ihnen mit schiefgelegtem Kopf zu. Er lächelt wie der blaue Tag. Der buschige Schnauzbart zittert. Ihr verdammten Hurensöhne, lobt er seine Leute. Baron Absalon ist auf seinem Besitztum wahrhaftig so etwas wie Gott selbst. Man muss nicht alles wissen, knurrt er den Knaben Pillinger an. Dann richtet er tagelang kein Wort mehr an das Kind, das unerwartet eine seltsame Empfänglichkeit für diesen eher nur gefällig klingenden als wirklich ernstzunehmenden Satz entwickelt. Man muss nicht alles wissen. Man muss nicht alles wissen? Aber schließlich ist doch auch allseits bekannt, dass der Mensch sein elendes Leben aus den Ziegeln und dem Staub des Wortes aufbaut. Aus dem Schweigen ist noch nie irgendetwas entstanden. Die Tugend liegt im Satz, genauso wie die Sünde im Satz liegt. Fränzchen Pillinger ist kein einfältiges Kind mehr. Letztlich versteht er, was der Satz im Wesentlichen bedeutet. Was man aber doch weiß, das muss man auch ganz genau wissen. Alle unsere Kräfte und unseren ganzen Ehrgeiz müssen wir da reinsetzen, das Mögliche zu wissen und niemals mehr zu wollen als das. Okay, vas-y, au revoir. Vas-y. Überall auf den Gängen im Europaparlament in Brüssel stehen kniehohe Transportkisten. Brüssel ist ein Arbeitsparlament. In den Kisten werden die Akten verstaut. Sie gehen mit nach Straßburg. Europäischer Wanderzirkus. Im Trakt der Konservativen hat die CDU-Abgeordnete Ingeborg Gräßle ihr Büro. An der Wand hängt ein gelbes Trikot mit der Nummer 1, ihrem Namen und Mädchenfußball. Davor sitzt sie hinter einer Mauer aus Aktenstapeln. Brille, korrekt, Typ Buchhalterin. Und das ist sie auch. Die Schwäbin ist Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament, die Hüterin des Geldes, auch über die 30 Milliarden, die seit Orbán wieder regiert, nach Ungarn geflossen sind. Wir haben gesehen, das ist der Punkt, der mich am meisten beschäftigt, dass 36% aller Verfahren, aller europäischen Ausschreibungen, dass an denen nur ein einziger Bieter teilnimmt. Also nur eine einzige Firma wurde gefunden, um den Auftrag auszuüben. Und da fragen wir uns natürlich, was ist da los? Ich zeige ihr das Video eines ungarischen Nachrichtenportals. Aus einem Waggon der hohe Verluste schreibenden Schmalspurbahn im ungarischen Feldschuh schaut sie selbst. 2 Millionen Euro hat die EU zugeschossen. Ihr ungarischer EVP-Kollege Tomasz Deutsch erklärt einem ungarischen Reporter in dem Film, dass die EU-Delegation politisch voreingenommen sei. Das war im vergangenen September, als sie mit einer Delegation auch in Feldschut in Viktor Orbáns Heimatdorf war. Und sie ist mit der Bahn gefahren, die sie als europäische Steuerzahlerin mitbezahlt hat. Ingeborg Gräßle erinnert sich noch gut an den Termin, aber nicht gern. Also ich bin da doch ausführlich beschimpft worden und kann nur sagen, das brauche ich eigentlich nicht. Also wir machen unsere Arbeit und wir sind verantwortlich für das Geld. Wir sind eine Kontrollinstanz, ja, aber wir sind auch eine Garantieinstanz der Steuerzahler. Die müssen sich darauf verlassen können, dass mindestens wir dann Alarm schlagen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und das haben wir auch in dem Fall getan. Leider haben die Managementbehörden, das sind die unterste Ebene, haben alle die Zusammenarbeit mit uns verweigert. Es war gut, dass wir dort waren und wir kommen auch wieder. Ein Streitpunkt zwischen Budapest und Brüssel damals. Die Ungarn wollten den EU-Kontrolleuren ausgewählte Projekte präsentieren. Gräßle und Kollegen suchten sich aber selbst aus, was sie unter die Lupe nehmen wollten. Ich bin schon betrübt, wenn man denkt, was Ungarn für uns Deutsche war. Einen eisernen Vorhang überwunden, Mauer überwunden. Wir verdanken den Ungarn so unendlich viel. Und dann zu sehen, dass wir uns mit einem derartigen Korruptionsverdacht herumschlagen müssen, mit einem Verdacht von Staatskorruption, mit einem Verdacht von ja eigentlich von einem kaputten System. Da kann ich nur sagen, da müssen wir ran. Viel EU-Geld wandert laut ungarischen Investigativjournalisten in die Taschen der Familie Orbán und ihrer Freunde. Aktuell ist der Schwiegersohn des Premiers im Visier der Ermittler, der Anti-Betrugseinheit OLAF, ein paar Häuserblöcke von Gressles Büro entfernt. Schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der Ausstattung ungarischer Kommunen mit Straßenlaternen, meint OLAF. Mehr als 40 Millionen Euro fordert Brüssel in diesem Fall zurück. Letztlich zuständig sind aber die nationalen Behörden. Doch bisher hat die ungarische Justiz fast alle Verfahren, die OLAF angeschoben hat, eingestellt. Wir haben auch gesehen, dass natürlich die Regierung Orbán da auch alles dran setzt, um Konsequenzen von Seiten der EU beständig abzuwehren. In so einem Fall, wenn die nationale Justiz nicht tätig wird, wird dann der europäische Staatsanwalt tätig, vorausgesetzt, das Land beteiligt sich am europäischen Staatsanwalt. Das hat Ungarn nicht vor. Also ich kann nur sagen, wer sich nicht am europäischen Staatsanwalt beteiligt, hat keinen Anspruch mehr auf europäische Gelder. Das ist sehr hektisch. Josef Weidenholzer stiefelt durch das Foyer des Europaparlaments, vorbei an der Medieninsel, wo die Kameras das Geschehen in Brüssel in die ganze Welt übertragen. Der 68-jährige Österreicher kommt gerade aus der Sitzung des Ausschusses für Bürgerrechte, die er geleitet hat. Er sei der Joe, stellt er sich vor. Für die Sozialdemokraten ist der Linzer Berichterstatter für Ungarn. Es ist leider so, dass sich das nicht unbedingt zum Positiven entwickelt. Zum Positiven meine ich, dass man offen mit Europa redet. Und ich habe eher den Eindruck, dass Europa so als einerseits als Sündenbock verwendet wird. Europa ist immer schuld an allem, wo man selber Probleme hat. Und dass Europa natürlich auf der anderen Seite sehr gerne auch als Milchkuh gesehen wird für Entwicklungen, die eigentlich dann nicht dem Land unbedingt dienen, sondern einzelnen Interessengruppen dienen. Das ist das, was mich mit besonderer Sorge erfüllt. Pressekonferenz zur Lage in Ungarn. Weidenholzer hat Marta Pardovi vom Budapester Helsinki-Komitee einer Menschenrechtsorganisation eingeladen. Sie berichtet über den jüngsten Gesetzentwurf der Regierung Orbán, der die Nichtregierungsorganisationen strenger regulieren möchte. In Brüssel sieht man diesen Angriff auf die Zivilgesellschaft mit Sorge. Das Parlament bereitet jetzt ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn vor. Wäre es erfolgreich, könnte es den Entzug der Stimmrechte für Ungarn bedeuten. Das ist was sehr Schwerwiegendes. Und das wäre zum ersten Mal, dass das Parlament eine solche Entscheidung trifft. Entscheiden muss am Ende der Rat, die Versammlung der Staats- und Regierungschefs. Polen hat schon mit einem Veto gedroht. Sehr häufig ist der Rat der bremsende Faktor. Ja. Unsere Rolle als Parlament ist klar festgeschrieben und die wollen wir erfüllen. Én vagyok az anya, kinek fogfájós a gyereke. Én vagyok az őrült nő, nincs ki a négy kereket. A kis kosztümös most jött fontos levele, és én vagyok a szőkenő, aki így csinál, hogy he. Én vagyok a szerető forró csókot lehelő, én vagyok az énekes kezét égre emelő, én vagyok a félős kislány anyukáját kereső, s én vagyok az öreg asszony régi álmát temető. Hordozható feleség vagyok, vacsorán csinosan csicsülő. Én vagyok az eltartó. hosszat csak fecsegő. Én vagyok a nagy művésznő, nemzetet terelő. És én vagyok a kurva is én, olcsó férfit ölelő. Én vagyok a brit hercegnő, drága prémet viselő. Der Absatz gegen die Manipulierer wurde mit donnerndem Jubel aufgenommen. Jedermann hasste die aus fremden Landen hergeschickten, mit viel Macht ausgestatteten und des Ungarischen kaum oder gar nicht mächtigen Amtspersonen, die mittels einiger in den Boden getriebener Pflöcke hinter Jahrzehnte währende Streitigkeiten einen Punkt gesetzt und damit unfehlbar vermessene Grenzen von Feldern, Wiesen und Meiereien markiert haben. István Stern hatte mit ihnen kein Problem. Die Begrenzung seines Gutes bezeichneten lebende Pflöcke. Und diese waren von drei Manipulanten nach kurzem Nachmessen als in Einklang mit Recht und Gesetz befunden worden. Einer der städtischen Bediensteten kam in den Hof gelaufen, brachte einen ganzen Korb voll zusammengefalteter Schriften, kippte sie auf den Boden. Was tut er da? Stern sah, dass es amtliche Papiere, Akten waren. Bis er dies begriffen hatte, kippte der Büttel schon die zweite Ladung auf die erste. Er überlegte, ob er ihn zur Rede stellen sollte, als dieser auch schon mit dem dritten Korb erschien. Die Akten kamen offenbar aus dem Archiv. »Hey, er da!« »Zu Befehl?« Der Bedienstete hielt inne. »Was hat er vor mit den Akten?« »Sie werden verbrannt?« »Was? Wer hat das verfügt?« »Befehl des Herrn Vizegespahn.« »Nicht möglich!« »Doch!« rief Sándor Vojda vom Fenster aus. »Verbrennen? Weshalb?« »Es handelt sich um die aufgrund der Erlässe seiner Majestät Josefs II. Getroffenen Verfügungen.« »Bücher, Papiere dürfen nicht ins Feuer. Weiß man, ob man nicht einmal wird auf sie zurückgreifen müssen?« »Ach was! Los, Janosch, mach weiter!« rief Vojda dem verunsicherten Amtsdiener zu. »Bücher, Papiere dürfen nicht ins Feuer!« schrie István Stern und stieß mit dem Stiefel aus der Glut, was noch zu retten war. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für den Deutschlandfunk arbeite ich an einer Reportageserie über die Auseinandersetzungen Brüssel-Budapest. Mich würde sehr die ungarische Position bzw. die eines Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament interessieren. Ich bin für 2 Tage in Brüssel. Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit für ein etwa halbstündiges Radiointerview hätten. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Oswald. 4 von 12 Fidesz-Abgeordneten haben eine solche E-Mail bekommen. Josef Szájer, Autor der umstrittenen ungarischen Verfassung von 2012, Tomás Deutsch, Fidesz-Gründungsmitglied Ginga Gál, Siebenbürger Ungarin und György Schöpflin, emeritierter Politologe. Okay, vas-y, au revoir. Deutsch und Szájer antworten gar nicht. Ginga Gál entschuldigt sich wegen Terminproblemen. Schöpflin antwortet. Sehr geehrter Herr Oswald, meine Antwort erklärt sich aus dem Anhang. Unter anderem auch, warum ein Treffen mit einem links engagierten Journalisten überflüssig ist. Identikit heißt das dreiseitige Word-Dokument, das Schöpflin als Anhang zur E-Mail mitgeschickt hat. Es sei eine Art Kurzanleitung für Journalisten, um Ungarn zu verleumden, schreibt er. Ein sarkastischer Kommentar zur häufigen Kritik westlicher Medien an ungarischer Regierungsarbeit. Die Zutaten laut Schöpflin: wenig Recherche, viel Copy-Paste, eine Prise Nationalismusvorwurf, ein bisschen Orbán-Bashing. Ansonsten müsse man nur Linke zitieren, sich über das Wahlsystem beklagen, über den autoritären Kurs in Ungarn, und man solle bitte keinen Regierungspolitiker zitieren, sondern nur einen Sprecher. Damit sei den formalen Kriterien einer Journalistenschule Genüge getan. Über die positiven Dinge werde geschwiegen, die Arbeitsplätze, das Wachstum. Die Botschaft ist klar, von den Fidesz-Leuten will keiner reden. Aber vielleicht einer der Kollegen aus der konservativen EVP-Fraktion, der größten im Europaparlament. Im Vorzimmer von Frank Engel wird Französisch gesprochen. Das Büro des Luxemburger EVP-Abgeordneten ist klein. Ein Schreibtisch, ein Computer, ein Sofa. Auch innerhalb der Fraktion sei Dialog nicht gerade die Stärke der Abgeordneten aus Ungarn, erzählt er. Ich habe den Eindruck, dass die Fidesz-Kollegen innerhalb der Europäischen Volkspartei auch nicht daran interessiert sind, sehr viel Kontakt mit nicht-ungarischen Abgeordneten zu haben und natürlich auch nur den rechtgläubigen ungarischen Abgeordneten. Das schließt natürlich nicht Fidesz-Menschen ziemlich aus. Das ist ein Verein, der ziemlich auf sich selbst zurückgestutzt ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich umzingelt weiß. Die haben schon gemerkt, dass sie eigentlich keiner leiden kann. Und dass sie eigentlich allen auf den Wecker gehen. Frank Engel kann sich in Rage reden. Auch der EVP-Berichterstatter für Ungarn hat sich schon heftige Wortgefechte mit Regierungschef Orbán geliefert. Auf die Frage nach dem Dauerkonflikt Budapest-Brüssel gibt er eine überraschende Antwort. Er ist mir nicht tief genug. Die Europäische Union hätte viel früher so gegenüber Ungarn auftreten müssen wie jetzt gegenüber Polen mit einem Rechtsstaatsverfahren. Es gibt in Ungarn seit der Machtübernahme, um es mal so zu sagen, von Fidesz 2010 ja eigentlich einen gesamtstaatlichen Umsturz. Und das geht einher mit für mich völlig inakzeptablen Rechtsstaatlichkeitsverletzungen, die wir aber von Brüssel aus nur als Vertragsverletzungen individueller Punkte zu ahnden versucht haben. Das ist uns auch immer wieder gelungen, wenn die Menschen in Budapest, die dort regieren, einsehen, dass sie irgendetwas nicht besonders hoch gewinnen werden, dann ziehen sie es halt einfach zurück. Und so funktioniert das jetzt schon seit 8 Jahren. Und wir haben eigentlich weiterhin so getan, als sei das ein ganz normaler Mitgliedstaat. Nach meinem Dafürhalten ist das kein normaler Mitgliedstaat mehr, sondern ein Staat, dessen demokratische Substanz sich längst in Luft aufgelöst hat. Bei den zahlreichen Vertragsverletzungsverfahren streiten Brüssel und Budapest um Grundwerte. Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Persönlichkeitsrechte, Freiheit der Lehre, die Zivilgesellschaft. Im Kern geht es bei dem Konflikt auch darum, dass Orbán nicht so regieren kann, wie er möchte, weil Brüssel ihm Grenzen aufzeigt. Wenn ich einen Regierungschef in Ungarn habe, der aber nun wirklich jeden Tag, und das auch außerhalb von Wahlkampagnen, mit dem Jauchefass über Brüssel fährt, ja, dann muss ich doch irgendwann sagen, Viktor, wenn du ein Problem hast, dann steht es dir frei, den Club zu verlassen. Meint der streitbare Luxemburger. Der Konflikt Brüssel-Budapest spaltet mittlerweile auch die EVP. Im letzten Jahr drohten die Ungarn aus der Fraktion ausgeschlossen zu werden. Für mich ist selbstverständlich, dass das Gefasel von Orbán längst jeden Rahmen gesprengt hat, den die EVP tolerieren kann. Doch das sehen längst nicht alle so wie Frank Engel. Da wird nichts draus, weil Parteien wie die CSU schützen ihre Hand über den Orbán-Clan und seine Partei halten. Wieso die CSU das macht, leuchtet mir nicht ein. Besonders deutlich wurde die Zerreißprobe in der EVP-Fraktion im Frühsommer vergangenen Jahres. Im Mai entschied das Europaparlament, ein Artikel 7-Verfahren auf den Weg zu bringen. Das fast zum Überlaufen hatte das Vorgehen der Regierung in Budapest gegen die private Central European University gebracht und gegen die Nichtregierungsorganisationen. Auch EVP-Abgeordnete wie Frank Engel unterstützten den Antrag von Linken, Grünen und Liberalen. 393 gegenüber 221 Abgeordneten sahen eine erhebliche Verschlechterung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten in Ungarn. Frank Engel bleibt dabei. Der Typ hat einen Weg eingeschlagen, der kein europäischer mehr ist. Er versucht sich zu inszenieren als ein Bollwerk gegen die Globalisierung, gegen westliche Einflüsse, gegen Libertarismus und gegen George Soros natürlich, ist aber im Endeffekt weiter nichts als eine armseliger Reaktion. Damen und Herren, liebe Viktor. Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Seeon, Anfang Januar 2018. Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer begrüßt den Gast aus Budapest. Bayern und Ungarn vermittelt seit langem Respekt und Freundschaft. Deshalb haben wir auch zum wiederholten Male unseren Freund Viktor Orbán, den Regierungschef von Ungarn, eingeladen nach Bayern. Viktor Orbán war ein mutiger Widerstandskämpfer unter der kommunistischen Diktatur. Er hat in glänzender Weise mehrfach in demokratischen Wahlen das Vertrauen seiner Bevölkerung erhalten. Und er steht zweifelsfrei auf einem rechtsstaatlichen Boden. Wir werden alles tun, damit die Freundschaft zwischen Ungarn und Bayern in den nächsten Monaten und Jahren noch vertieft wird. Nem tetszik, hogy egyszer abul érzem magamat a hazámban. Nem tetszik, hogy a haverok a rokonok nem sokára diszidálnak. Nem tetszik, hogy senki sem egész. Nem tetszik, hogy mindenki fél. Nem tetszik, hogy a szegények fizetnek meg mindenért. Nem tetszik, de nagyon nem. Hull az elság, hull a vér. Nem tetszik, hogy a diplomát. Az elmúlt időszakban milliónyi bevándorló érkezett Európába. In der letzten Zeit sind mehrere Millionen Einwanderer nach Europa gekommen. Aber der Zaun, der an der ungarischen Grenze gebaut worden ist, stoppt sie. Laut George Soros sollte man diesen abbauen und weitere Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten ansiedeln. Es ist gefährlich. Deswegen soll der Soros-Plan verhindert werden. Stopp Soros! Stopp Soros! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Im Auftrag der ungarischen Regierung. Das Zollinfo ist ein lichtdurchflutetes Café direkt neben der Synagoge in Budapest. Marta Pardavi ist gestresst. Viel zu tun, sagt die Co-Vorsitzende des Budapester Helsinki-Komitees, einer Menschenrechtsorganisation. Sehr viel. Die Juristin bestellt einen Milchkaffee. Sie pendele derzeit ständig zwischen Brüssel, Berlin und Budapest, erzählt sie. Vor einem Jahr hat die Regierung Orbán erklärt, man werde den ungarischstämmigen Multimilliardär Soros und die Organisationen, die er unterstützt, aus dem Land fegen. Ein erstes Gesetz richtete sich gegen die von ihm finanzierte Hochschule, ein nächstes gegen auslandsfinanzierte Hilfsorganisationen. Nun hat die Regierung noch einmal nachgelegt. mit dem Stopp-Soros-Gesetzespaket mit Strafsteuern und bürokratischen Schikanen behindert es vor allem Organisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Die Zivilgesellschaft in Ungarn musste das als Kampfansage verstehen, sagt Marta Pardovi, die schon als Studentin zum Helsinki-Komitee kam. Die NGOs, die auf der Zielliste waren, die Nichtregierungsorganisationen, die damit auf der schwarzen Liste der ungarischen Regierung stehen, befassen sich alle mit wichtigen Themen in einer Demokratie. Besonders wenn es um Verteidiger von Menschenrechten geht, um Antikorruptionswatchdogs, um Organisationen, die sich mit gutem Regieren befassen. Sie sind Werkzeuge der Zivilgesellschaft. Sie fordern Rechenschaft von Regierungen. Hold government accountable. Das Helsinki-Komitee, aber auch die Antikorruptionsorganisation Transparency International bekommen Geld von den Open Society Foundations des Multimilliardärs Soros, Fördergelder, die sie auch von anderen Stellen erhalten, um ihre Arbeit zu finanzieren. Regierungsvertreter diffamieren sie deshalb als Soros-Söldner. Sie mischten sich in ungarische Politik ein, ohne ein Mandat zu haben. Sie wollten Millionen Flüchtlinge nach Europa holen. Das sei der geheime Plan des George Soros. Was die Regierung Orban aber vor allem stört, ist, dass sie Kritik üben, etwa an der Flüchtlingspolitik, die nicht internationalen Standards entspricht, was allerdings auch die UNO und andere Menschenrechtsorganisationen immer wieder angeprangert haben. Kritik wird in Budapest als Reinreden abgewehrt. Die Budapester Regierung schätzt es nicht, ausgebremst zu werden. Es gibt diese starke Tendenz in der Regierung und im Denken Orbáns, dass die europäischen Institutionen nationale Souveränität beschränken und dass wir stolze, starke Mitgliedstaaten brauchen. Very strong union of proud, independent, sovereign member states. So it's about where is the European Union going? Ungarn wehre sich gegen mehr EU. Auch EU-Recht und Menschenrechtskonvention basierten auf der Idee, dass jeder die gleichen universellen Menschenrechte habe, egal wo er lebe, also auch ein Flüchtling. This is being attacked. The big problem is that das wird attackiert. Das Problem jetzt ist, dass Verteidiger von Menschenrechten angegriffen werden, weil sie sich für Menschenrechte engagieren. Die ungarische Regierung hat entschieden, das will sie hier nicht. Und sie will, dass wir diese Botschaft verstehen. Ein Jugendstilhaus in Lipótváros, dem alten bürgerlichen Stadtteil von Budapest, in Laufweite zum Parlament. Das Treppenhaus ist nicht renoviert, hat die Patina vergangener Zeiten. Im vierten Stock ist das ungarische Büro von Transparency International. Miklós Ligeti öffnet die Tür zu der geräumigen Altbauwohnung. Er ist Geschäftsführer der Organisation. Auf einem Tischchen liegt eine Ausgabe der kritischen Wochenzeitung HVG. Auf dem Titelblatt ist Orbáns Schwiegersohn abgebildet, angezählt, weil er sich laut europäischer Antibetrugsagentur OLAF mit EU-Geldern bereichert haben soll. Nichts Ungewöhnliches in Ungarn, sagt Ligeti. Was wir sagen können, ist, dass bei EU-Projekten die Preise um bis zu 25% überhöht sind. Das ist der Korruptionsanteil. Das wird gestohlen. Das konnten wir in unserem Bericht von 2015 belegen. Das Herz der meisten Ungarn schlägt für Europa. Zwei Drittel befürworten laut Umfragen den EU-Beitritt Ungarns immer noch. Dort sehen sie ihre Zukunft. Sie profitieren von den offenen Grenzen. Eine 500.000 Ungarn arbeitet im EU-Ausland. Und Ungarn selbst profitiert von dem Geld aus Brüssel. Das Wachstum basiert auf dem europäischen Manna, sagen Wirtschaftsexperten. Aber wie passt das zu den lautstarken Anti-EU-Tönen der Regierung? Das ist nur Regierungspropaganda. Es gibt ihnen jedoch die Gelegenheit, sehr viel Geld an Werbe- und Medienfirmen zu geben, die diese Annoncen herstellen. Aber überall, wo staatliche Werbung geschaltet wird, gibt es Korruption. Gut 40 Millionen Euro hat die Regierung allein im vergangenen Jahr für ihre Anti-Soros-Kampagne ausgegeben, hat das Investigativprojekt Adler so herausgefunden. Was die Zukunft der Union angeht, muss die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten viel mehr überwacht werden. Denn sonst könnte es einen Dominoeffekt geben. Ungarn könnte auch andere enttäuschte, ausgebrannte ehemalige Ostblockstaaten in einen autokratischen Strudel mitreißen. Vertrauensbruch. Das schwierige Verhältnis zwischen Budapest und Brüssel. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Stefan Oswald. Die Literaturauszüge stammten aus dem Buch Die Legende von den Tränengauklern von Laszlo Dorvasi und aus Das Buch der Väter von Miklós Vámos. Gelesen wurden sie von Claudia Mischke. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus. Musik und Regie Simonetta Dibbern. Am Mikrofon war Anne Reit. Unsere Gesichter Europas finden Sie auch im Netz unter deutschlandfunk.de/Gesichter Europas oder in der Audiothek-App. Kusban remény!